Episode 19, die Frequenz beim Krafttraining. Willkommen zum Vegan Curl Podcast. Jeden Tag eine Folge über Fitness, Gesundheit, vegane Ernährung und Lifestyle. Der Podcast, der dir zeigt, wie du deinen Traumkörper, optimale Gesundheit und alle anderen Ziele mit einer 100% veganen Ernährung erreichst. Hallo liebe Zuhörer und willkommen zu einer brandneuen Folge vom Vegan Curl Podcast. Ich bin wieder Niklas von www.veganköl.de. Falls ihr noch nicht mein Newsletter abonniert habt, dann tut das bitte unter www.veganköl.de. Dort findet ihr rechts in der Leiste einen Button, wo ihr den Newsletter abonnieren könnt und jede Woche ein kostenloses Muskelaufbau und ein kostenloses Fettabbau-Rezept bekommt. Aber jetzt zum Thema. In der heutigen Folge möchte ich auf die richtige Frequenz für maximalen Muskelaufbau als Kraftsportler näher eingehen. Kraftsportler bedeutet einfach einer, der täglich oder wöchentlich ins Fitnessstudio geht und das Ziel hat, Muskeln aufzubauen, seinen Körper zu formen und auch natürlich Kraft aufzubauen. Die Frequenz bedeutet, wie oft du ins Training gehst und wie oft du eine Muskelgruppe beanspruchst sozusagen. Gut, als Anfänger ist es so, dass deine Muskeln gar nicht auf einen Reiz vorbereitet sind. Und dies wollen wir ausnutzen, indem wir eine sehr hohe Frequenz haben. Man sollte also jeden zweiten bis dritten Tag ein Ganzkörpertraining durchführen, wo alle Muskelgruppen beansprucht werden. Der Hintergrund davon ist, dass die Proteinsynthese nur 48 Stunden erhöht ist. Also als Naturalathlet, diese Podcasts sind alle nur für Naturalathleten und nicht für Leute, die Steroide nehmen. Also ich habe nichts gegen diese Leute, aber wir wollen natural und nachhaltig Muskeln aufbauen und deswegen mache ich diese Podcasts nur für Naturalathleten. Aber daher, weil wir jetzt die Muskeln jeden zweiten bis dritten Tag trainieren wollen, dürfen wir natürlich nicht die Muskeln zu stark reißen. Man sollte also nur zwei Übungen für große Muskeln und eine Übung für eine kleine Muskelgruppe machen. Man sollte außerdem keine Intensitätstechniken anwenden und nur wenige Sätze für jede Muskelgruppe machen. Weil, wie ich schon vorher gesagt habe, wir wollen ja ausnutzen, dass unsere Muskeln auf diesen Reiz nicht wirklich vorbereitet sind und recht untrainiert sind, damit wir schnellstmöglich Fortschritte machen und aus diesem Anfängerstatus herausgehen. Dies können wir, wenn wir wirklich effektiv und immer jeden zweiten Tag bis dritten Tag ein Ganzkörpertraining machen und uns immer kontinuierlich steigern in den Grundübungen, Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken und Klimmzüge, dann können wir das auch erreichen. Wie ich auch schon vorher gesagt habe, bei den Grundübungen, das war die fünfte Episode, weitere Informationen findest du da unter www.veganköl.de/Episode 5. Dort habe ich auch erwähnt, dass man sich jeden Monat in einer Oberkörperübung um 5 Kilo, also in Bankdrücken um 5 Kilo erhöhen sollte und in Unterkörperübungen wie Kniebeugen und Kreuzheben um 10 Kilo erhöhen sollte. Und wenn du dadurch keine Fortschritte mehr hast, dann kommst du jetzt in die Zone für Fortgeschrittene. Jetzt muss man einen stärkeren Reiz setzen als am Anfang. Nun sind deine Muskeln an diese Belastung gewöhnt und man sollte jetzt auch langsam die Muskelgruppen aufsplitten. Dafür würde ich jetzt einen Zweier-Split empfehlen, wodurch du jetzt gezielter die einzelnen Muskeln trainieren kannst. Also an einem Tag trainierst du den Oberkörper und am anderen Tag den Unterkörper. Dadurch werden aber deine Muskeln sehr viel mehr zerstört, weil du jetzt bestimmte Intensitätstechniken anwendest und mehr Sätze für jeden Muskel machst und dazu auch kleinere Pausen machst. Deswegen wird die Frequenz immer kleiner, also du trainierst seltener eine Muskelgruppe, weil, wie gesagt, die Muskelgruppe mehr Regeneration benötigt, weil du sie eben viel mehr reizt. Als Fortgeschrittener solltest du jede Muskelgruppe jeden dritten Tag bis vierten Tag trainieren. Also du machst einmal ein Oberkörpertraining, dann eine Pause, Unterkörpertraining, Pause, Oberkörpertraining. Oder du könntest einfach ein Oberkörpertraining, Unterkörpertraining, Pause, Oberkörpertraining, Unterkörpertraining machen. Das kannst du aussuchen, wie du möchtest und wie du dich am besten regenerierst und wie auch dein Zeitplan ist, also wann du Zeit hast, wann es am besten dir passt. Nach 3 bis 5 Jahren kommst du dann langsam in diesen Profi-Status. Du trainierst mit sehr schweren Gewichten und hast schon eine ordentliche Muskelmasse am Körper. Und es ist nur noch sehr schwer, wirklich die Muskel zu reizen und noch Fortschritte zu erzielen. Daher splitten wir jetzt die Muskelgruppen weiter auf und die Frequenz geht weiter runter. Daher machst du jetzt einen 3-4er-Split, wo du in 45 Minuten jetzt die weniger Muskeln reizt, aber dafür eben sehr viel stärker, mit noch mehr Sätzen, noch mehr Intensitätstechniken, auf die ich auch noch in den anderen, im nächsten Podcast noch weiter eingehen werde, und auch die Pausen veränderst. Jetzt wird jede Muskelgruppe nur noch einmal pro Woche trainiert, weil die sehr viel Regeneration benötigst, da du sie jetzt innerhalb eines Trainings sehr, sehr zerstörst und die eine Muskelgruppe dadurch eben sehr viel mehr Pause benötigt. Also zusammengefasst, die Frequenz, die sinkt immer parallel zu deinem Fortschritt. Also je fortgeschrittener du wirst, desto seltener trainierst du eine Muskelgruppe pro Woche. Zuerst trainierst du jeden zweiten Tag eine Muskelgruppe, bis du schließlich als Profi nach 3 bis 5 Jahren nur noch einmal pro Woche die Muskelgruppe trainierst. Ich hoffe, ihr konntet dieses Prinzip verstehen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir eine E-Mail unter www.veganköl.de. Und ich würde mich auch noch sehr über eine Bewertung bei iTunes natürlich freuen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war euer Niklas. Und bis zur nächsten Folge vom Vegan Curl Podcast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war's vom Vegan Curl Podcast. Für weitere Informationen und Fragen gehe auf www.vegancurl.de. Falls dir der Podcast gefallen hat, hinterlass mir bitte eine Bewertung auf iTunes. Helf mir dabei, die gesunde Nachricht zu verbreiten und für alle zugänglich zu machen. Und bis zur nächsten Folge vom Vegan Curl Podcast.